Schimpfe hab euch lieb. Ganz egal, was auch geschieht. Wir sind immer die Freunde der Kinder. Schlümpfe hab euch lieb. Schlimm vergeht.